Kundgabe 3986. Empfangen durch Bertha Dudde am 27.02.1947. Erhöhtes Wissen verpflichtet. Erklärung für Art des Wissens. Euch steht jederzeit die Möglichkeit offen, Aufklärung zu bekommen über Fragen, die euch bewegen, so wie ihr nur ernstlich Antwort begehret. Also könnet ihr auch jederzeit euer Wissen erweitern und ihr werdet nie im Stillstand zu verharren brauchen. Doch ihr müsstet diese Möglichkeit nützen. Ich selbst gebe, was ich für eure Seelen als nötig und heilsam erachte. Ich belehre euch in dem Maße, wie es für die Erfüllung eurer Erdenaufgabe zuträglich oder nötig ist. Doch ihr selbst könnt jederzeit das Maß erhöhen durch eigenen Willen, so ihr anfordert, was euch zu mangeln scheint. Und ich werde es euch gern gewähren, denn ich stille das Verlangen der meinen, so es ihnen nicht zum Schaden gereicht. Erhöhtes Wissen verpflichtet, aber auch zur Nutzung dessen. Was ihr von mir empfanget, müsstet ihr auch weitergeben, ansonsten es ungenützte Kraft von mir blieb. Wollet ihr nun tätig sein für mich, indem ihr bereit seid, meine Kraft auf die Mitmenschen überströmen zu lassen, indem ihr ihnen euer Wissen vermittelt, das ihr von mir empfangen habt, dann wird euch sicher keine Grenze des Wissens gesetzt werden von mir aus, sondern ihr werdet eindringen können in alle Gebiete, die euch sonst verschlossen sind. Je nach der Arbeitswilligkeit meiner Zuhörer teile ich aus. Und nun wird es euch auch verständlich sein, dass ich als erstes meinen Dienern auf Erden das Wissen vermittle, das die Zeit des Endes betrifft, weil sie in dieser Zeit ihres Amtes walten sollen, wozu ein bestimmtes Wissen erforderlich ist. Es wird euch verständlich sein, dass meine Diener Aufschluss geben müssen über das, was die Herzen der Menschen am meisten bewegt, über die Materie, die von den Menschen noch so hoch eingeschätzt wird und deren Wert daher eingehend beleuchtet werden muss, auf dass sie das Geschehen in der Endzeit als von mir zugelassen verstehen lernen. Auf dass der Lehrende auch jeden anderen Einwand widerlegen kann, ist ihm wohl auch ein erweitertes Wissen zuvor geboten worden. Doch dieses Wissen ist nicht unbedingt nötig für die Menschen, denen geistige Hilfe gebracht werden soll. Diese sollen lediglich hingewiesen werden auf das nahe Ende, auf die Verantwortung, die sie ihrer Seele gegenüber tragen und auf die Dringlichkeit eines Wandels ihrer Seelenbeschaffenheit, auf die Dringlichkeit emsiger Seelenarbeit, auf dass sie nicht untergehe am Tage des Gerichtes. Dennoch wird auch dem Wissensdurst des Einzelnen Rechnung getragen, so ihn Fragen bewegen, die er mir zur Beantwortung vorstellt. Was ihr anfordert, um was ihr mich vertrauensvoll bittet, das wird euch gegeben werden, sei es geistiges oder irdisches Gut, so ihr nur glaubet. Denn ich lasse weder Körper noch Seele darben und bedenke sie, wie es heilsam ist für beide. Und dem Wissen eines mir dienen wollenden sind keine Grenzen gesetzt, solange er dieses Wissen nützen will, um für mein Reich auf dieser Erde zu wirken. Denn dies ist das Wichtigste in der kommenden Zeit, dass meine Diener rastlos tätig sind, weil das Ende nahe ist und dass sie helfen, aus der Finsternis zu erretten, die eines guten Willens sind. Amen.